als im Mai. Dabei ist es schon so lang vorbei. Die Blumen, sie blühten, die Sterne, sie glühten. Oh, weißt du noch, damals im Mai. Weißt du noch, damals im Mai. Wir waren so jung und so frei. Waren so heiß aufeinander, jeder auf den anderen. Weißt du noch, damals im Mai. Haben gebumst wie die Esel, drei, viermal täglich hoch. Stunden als lerne Sekunden, oh, weißt du noch, damals im Mai. Oh, erlebten die Stunden so schnell wie Sekunden, oh, weißt du noch, damals im Mai. Ein Trost auf das Leben und die Liebe. Jeden Mensch und jedes Tier, auf dem Baum, den Strauch, das Sandkorn, auf alles, was ewig ist, unvergänglich ewig ist, auf den Gott in dir. Ich lieb dich wie damals im Mai.